Musik aus Forbidden Planet, ein aus heutiger Sicht schräger Science-Fiction-Film von 1956, über dessen Special Effects wir vielleicht heute lachen. Aber was die Musik von Lewis und Baby Baron anging, so klingt das heute noch sehr, sehr seltsam. Das zu Zeiten, wo man noch von Synthesizern, noch nicht zu träumen wagte. Weiter mit Musik aus dem Film Lost in Space, der Ende der 90er erschien. Und das war auch produktionstechnisch ein Zeitsprung. Apollo 440 mit Will and Penny's Theme. Als Gangsterfilm-Drama, aber auch Science-Fiction wurde Stanley Kubricks Clockwork Orange bezeichnet. Der Film, der 1971 in die Kinos kam, aber irgendwann in der Zukunft spielte, hatte nicht viel mit Aliens zu tun, sondern mit einer Gruppe von Jugendlichen, deren Interesse Terror von Wehrlosen waren und deren Anführer eine Art Gehirnwäsche unterzogen wurde. So kontrovers der Film auch diskutiert wurde, so kontrovers war auch die Musik. Die kam von Walter Carlos, der schon mit elektronischen Versionen klassischer Werke von Bach von sich reden machte, um dann mit seinen Beethoven-Adaptionen in Clockwork Orange den musikalischen Akzent zu dem sehr außergewöhnlichen Film setzte. Meistens beginnt es wie ein normaler Krimi, aber recht schnell tun sich Abgründe auf. In X-Files stochern die beiden Protagonisten ständig in paranormalen und fremdartigen Gefilden. Da entpuppt sich so manches oder so mancher als fieses Alien und es gibt Stimmen, die vergleichen die Traue-Niemand-Mentalität der 90er mit den Storylines aus den X-Files. Genauso bekannt wurde die Titelmelodie von Mark Snow, geheimnisvoll und mysteriös. Musik von einem der größten Soundtrack-Meister schlechthin, John Barry, der neben seinen klassischen Bond-Themen und unzähligen Hollywood-Filmen sich auch mal so ein bisschen im Science-Fiction-Genre umgetan hat. Das war Space March, Capsule in Space. Bei den folgenden Klängen werden bestimmt bei vielen Erinnerungen wach. Die schrägen Abenteuer von Spock und Kirk hatten auch immer ihr Intro, ihre spezielle Musik, die seitdem untrennbar mit dem Schicksal der Enterprise verbunden war. Was John Barry für England war und ist, das ist John Williams für die USA. Mit 38 Oscars könnte er sich eigentlich längst zur Ruhe setzen, aber Williams ist heute immer noch sehr gefragt. Wenn man sich fragt, wie die Aliens klingen, dann kommt man an E.T. nicht vorbei, ob man möchte oder nicht. Die Musik dazu stammt natürlich von John Williams. Thank you. nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your television set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits. Ja, das war der bekannte Einstieg in die amerikanische Serie The Outer Limits, einem prähistorischen Vorläufer der X-Files sozusagen, und das Anfang der 60er Jahre. Der Soundtrack dazu ist wie die Serie, mysteriös, schräg und spannend, und man hat so das Gefühl, man müsste am Radio drehen, weil irgendwas nicht stimmt. Komponist Dominic Frontier mit The Control Voice von The Outer Limits Soundtrack. Jetzt heißt es SOS aus dem Weltraum. Harry Roden, SOS aus dem Weltall. Stimmung im Weltall, Musik aus der deutsch-italienisch-spanischen Koproduktion Perry Roden. Der Italiener Marcello Giombine war einer der Komponisten und er verhalf in den 60ern und 70ern etlichen Italo-Western zum entsprechenden Sounddesign. Ein Name von internationalem Format ist Danny Elfman. Elfman begegnet uns gerade bei Spider-Man 2. Im Moment gerade wieder in den Kinos, hat aber auch viele andere Hollywood-Streifen vertont. Geschrieben hat er unter anderem auch die Musik zu Mars Attacks, eine zynische Produktion von Tim Burton, in der die Marsbewohner sich gar nicht so nett gegenüber den Menschen zeigen. In diesem Soundtrack kommt das Theremin vor, ein Instrument, das 1919 in Russland erfunden wurde und mit dem man Töne erzeugen kann, ohne es zu berühren. Das Theremin kommt in vielen Horrorfilmen zu Ehren, weil es ziemlich seltsam klingt, und so auch in diesem Film. Thank you. Dieser Titel stammt aus Men in Black Volume 2 und ist auch von Danny Elfman und beschließt Stunde 1 im Soundcheck. Gleich gibt's eine weitere Stunde zum Thema, wie klingen eigentlich die Aliens-Musik aus Science-Fiction-Filmen. Bis gleich.